Ihr Lieben draußen im Fernsehland, ich grüße euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Wenn ihr euch also mit mir unterhalten wollt, wählt ganz einfach 0180 5678 111. Ich rede gerade mit Guido und Guido ist 29 und er hat morgen ein Casting für einen, sagen wir es gleich ganz klar, für einen Porno, für eine Pornoproduktion. Und wir unterhalten uns gerade darüber, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist, dass er sich auf diese Anzeige, also es hat dann angefangen mit einer Anzeige, dass er sich darauf eingelassen hat. Ne, Guido? Ja, und gerade hast du zu mir gesagt, dein Sexleben war bisher wunderbar. Das ist richtig. Und trotzdem hast du jetzt Bock, oder vielleicht gerade deshalb Bock, auf eine solche Produktion. Ja, ich sag mal, im Moment bin ich halt Single. Mhm. Und also das ist jetzt halt ein Dreivierteljahr gut. Mhm. Und ja, ich habe halt meine ganzen Beziehungen, die ich hatte, hatte ich halt wirklich Ehrlichkeit und Treue, wirklich, das hatte ich auch bestätigt und auch bekommen, sage ich mal. Mhm. Ja, das war wirklich alles wunderbar, nur ich wüsste jetzt auch wirklich nicht, wie ich jetzt... Aber warum möchtest du jetzt gerne in so einem Pornofilm mitspielen? Ja, weil ich wüsste im Moment echt nicht, wie ich jetzt eine neue Beziehung... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch einer Frau, also jetzt wirklich Treue und alles wirklich bestätigen könnte, so weißt du? Okay. Treue bestätigen könntest? Also du bist scharf darauf, dass du auf diese Art ganz einfach an Frauen kommst, oder wie? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Dann habe ich es nicht verstanden. Dann fürs Finanzielle halt, sage ich auch. Ach, Finanzielle, ja. Ja, also, weil... Also du hast keine Bedenken, dass du dich schämst zum Beispiel? Nee. Vor laufender Kamera dich da auszuziehen und eine Nummer zu produzieren? Nee, überhaupt nicht. Du hast auch keine Sorge, dass es nicht funktioniert? Nee. Du bist also relativ schamlos, also wenig schamhaft. Ja, ich meine, ich bin, ja, da bin ich halt, ja, so bin ich erzogen worden halt, ja, sag ich mal. Ja. Ganz normal, sag ich. Nun muss man für einen Pornodarsteller schon auch ein bisschen was zu bieten haben, ne? Beschreib dich doch mal äußerlich. Wie groß bist du? Ich bin 1,78 Meter. Ja. Ich trage kurze blonde Haare, seit vielen Jahren, habe blaue Augen. Ja. Sehr kräftig muskulös. Sehr kräftig muskulös? Ja, durch meine Berufe schon allein und auch durch den ganzen... Was machst du beruflich? Ich bin gelernter Dachdecker und Zimmermann. Oh ja, das ist gut, ne? Die müssen ran. Ja, richtig. Ja. Und, früher halt, sag ich mal, habe ich halt Aktivsport auch gemacht. Ja. Wie, also Kampfsportarten und auch alles mögliche. Also der Körper ist gut trainiert. Ja, doch. Er kann sich sehen lassen. Wie viel wiegst du? Ich wiege 72 Kilo. 72 Kilo? Mhm, ja, das ist in Ordnung, völlig in Ordnung. Mhm. Nun kommt es beim Porno natürlich auch auf das gewisse Teil an, ne? Das ist richtig. Wie ist es denn gebaut? Das gewisse Teil, das ist also 5,2 oder da sagen wir 5,3 so im Durchmesser. Ja. Ja, und ungefähr so 18, 19 lang. Das ist auch in Ordnung, ne? Ja. Ja. Mhm. So, nun hast du mir gerade erzählt, dass du morgen da hingehen sollst und musst. Ich und den. Morgen am Sonntag um 14 Uhr. Am Sonntag um 14 Uhr, ja, ach so. Ja. Ich hatte jetzt morgen. Und muss 150 Mark mitbringen. 155 Mark. Hinterlegen, hast du gerade gesagt. Was heißt denn hinterlegen? Ja, hinterlegen wurde mir so erklärt, dass da halt dann eine junge Dame auch wäre, die mir dabei hilft. Wie? Wobei hilft? Ja, bei dem ganzen Ablauf vor der Kamera. Mhm. Und was hat das mit den 150 Mark zu tun? Das weiß ich ja jetzt auch weißt nicht. Weißt du auch nicht. Also es kann sein, dass die futsch sind danach, ne? Könnte ja durchaus sein. Mhm. Du hattest gerade eine Frage an mich, ne? Ja, wenn wir zu Ende sind mit unserem Thema, mit meinem Thema jetzt hier. Ich würde mal sagen, frag als einfach mal. Ja gut, okay, ja. Dann würde ich ganz gerne die Frau aus Österreich grüßen. Ich will hoffen, dass sie jetzt zuhört. Die Frau aus Österreich? Welche Frau aus Österreich? Die 50 Jahre alt ist circa und halt kifft. Und das Moment. Kenne ich die? War die mal hier in der Sendung? Ja, die war bei dir in der Sendung auch. Ja. Genau, wie ich jetzt. Aber wir waren, das war jetzt ein Missverständnis. Ich hatte gerade den Eindruck, dass du mich noch was fragen willst zu deinem Auftritt da am Sonntag. Eigentlich waren das nur zwei wichtige Fragen, Jürgen. Ja, also das war bezogen auf die Kondome. Richtig. Ja, also und ich würde mich mit der Schutzgebühr, das war das... Ja, also ich würde mich auf keinen Fall einlassen darauf, da etwas vorzuführen ohne Gummis. Mhm. Ne? Ganz, ganz klar sagen. Ich hätte das auch dann abgeblockt, glaube ja ich. Also, jetzt gehst du Sonntag dahin und führst vor. Richtig. Und bist gar nicht nervös. Ich bin jetzt ein bisschen nervös hier, dass ich jetzt in der Sendung bin. Ja, und wärst du denn auch bereit, wenn das Ganze so ins Laufen käme, dafür deinen Beruf an den Nagel zu hängen? Oder sollte das nur so nebenher sein? Also auf alle Fälle erstmal nur nebenher. Ja. Ne? Pornodarsteller Guido. Ja. Ex-Zimmermann, hört sich geil an, ne? Ja. Guido, viel Glück. Ja. Ne? Auf dass du immer dann auch da gut rauskommst. Mhm. Wie auch immer. Ich kann ja nochmal versuchen, mich zu melden. Das wäre schön. Jetzt nochmal kurz zu dem, was ich gerne grüßen würde. Oder? Ja, wir grüßen, aber jetzt keine große Sache. Nein. Ich würde ganz gerne nur die Frau, die halt jetzt 50 ist und halt kifft, ja. Die würde ich ganz gerne mal nach Köln einladen. Ja, weil die fand ich sehr, sehr lustig. Und, ja. Und ich erinnere mich jetzt auch an die Frau, ja. Du erinnerst dich, ja. Die war 50 und hat kifft seit 5 Jahren oder was, ja. Gut, okay. Dann würde ich noch ganz gerne, fand ich den Typen ziemlich läppisch, der da die Sendung weggenommen hat, die Sendezeit weggenommen hatte, weißt du, der da Frauenschuhe anziehen musste. Ja, Guido, ja. Wir gehen aber jetzt nicht die ganzen anderen mehr durch, ne? Ja, bitte, aber schnell. Ja, ganz schnell. Also ja. Und dann fand ich das ziemlich traurig. Und da habe ich auch das Radio leider ausmachen müssen. Mhm. Und mir kamen auch die Tränen bei dem Mann, der halt sich halt operieren lassen. Für eine Frau und also sich sterilisieren lassen hat. Das fand ich ziemlich traurig. Mhm. Und den wünsche ich auf alle Fälle viel, viel Glück. Das lief von dir. Und wir verabschieden uns jetzt, beide. Jürgen. Guido, alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute, ja? Ich auch, tschüss. Jo, tschüss. Bernd, 31. Stimmt, ne? Bernd. Ja, richtig. Hallo. Ja, hallo, grüß dich erstmal, Domian. Bernd. Das Erste, was ich erstmal sage, ist, also deine Sendung verfolge ich schon intensiv jeden Abend seit 3 Jahren. Ist es wahr? Ja. Das also, ist schön. Wie gesagt, und das sogar mit meiner Frau zusammen. Ich grüße die Frau herzlich. Ja. Ja. Die sitzt jetzt, wie gesagt, vorm Fernsehen. Wie heißt denn die Frau mit Vornamen? Anja. Anja, hallo Anja. Ich sitze da also jetzt, wie gesagt, in der Küche. Ja. Und ich habe das Montag schon mal versucht, aber da ließ mich mein Akku im Stich. Aha. Um was geht's denn? Ja, es geht erstmal darum, ich möchte also meiner Frau, mit der ich viele Höhen und Tiefen durcherlebt habe in den letzten Jahren, wir sind also seit fast 7 Jahren verheiratet und viele Höhen und Tiefen, also Höhen sage ich mal, die letzte Höhe, die ich habe, ist gerade das, wo wir gerade sind. Ich sitze da wohlgemerkt in der Küche und sie im Wohnzimmer und das ist ein ganz, ganz tolles Häuschen. Nur habe ich mich damit ein bisschen übernommen, weil ich habe auch noch 2 Kinder dabei, muss ich dir auch sagen. Ja. Und ganz tolle, süße Kinder und denen wollte ich eigentlich alles ermöglichen. Das heißt, ich versuche eigentlich immer für meine Familie alles zu ermöglichen, was ich ermöglichen kann. Also ist das Thema, über das wir sprechen, im Prinzip deine Familie und deine Frau? Genau. Ja. Große, große Liebe und meine Kinder dabei, weil die gehören ja dazu. Nun ist es also so, wie gesagt, ich habe gesagt, mein Thema mit meiner Frau, das sind viele Höhen, viele Tiefen, die ich gemacht habe. Also wir sind seit knapp 6 Jahren verheiratet. Nein, wir sind schon 6 Jahre verheiratet. Wir sind jetzt im blöden 7. Jahr oder wie heißt das? Gibt's ja nicht mehr. Aber was ist der Anlass, der Hauptanlass deines Anrufes? Ich möchte hier ganz gerne ein Liedchen singen. Du willst singen? Ja, ich möchte singen. Du sitzt in der Küche. Bitte? Du sitzt jetzt in der Küche und willst für Anja singen, die im Wohnzimmer ist. Ja, genau. Und somit auch für uns alle, die wir in den Wohnzimmern oder wo auch immer jetzt uns aufhalten. Diese Millionen Menschen, die ich recht herzlich grüße und auch gleichzeitig mit dabei sitzen. Ich lasse euch ja gerne immer singen, wenn ihr nicht zu lange singt. Ich singe nicht lange. Was willst du denn singen, Bernd? Also, ich habe mir ein tolles Lied von Wolfgang Petri ausgesucht, weil... Aha. Das ist für mich der absolute Mensch schlechthin. Ja. Ist Anja denn auch ein Fan von Wolfgang Petri? Leider nicht, aber da muss ich es noch zu bringen. Ja, aber da kannst du ihr da kein Lied von Wolfgang Petri vorsingen. Du musst ihr ein Lied singen. Ich möchte mit dir jetzt, guck mal, ich habe mir jetzt Karten bestellt für Wolfgang Petri Konzert. Jetzt zerrst du die arme Anja mit zu Wolfgang Petri, wo sie viel lieber zu Uli Jürgens gehen würde. Oder? Nein, also wenn, dann wäre das Roland Kaiser. Zu Roland Kaiser, na gut. aber nein, ich sag das mal so. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. So. Sie hört sich das ja auch gerne an, weil... Es gibt jetzt einen Vorgeschmack auf das große Wolfgang-Petri-Konzert. Ne? Ja, ich habe also, wie gesagt, jetzt, ich habe noch 2 Freunde. Ja. Also, ich sag mal so, der eine ist mein bester Freund, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und dessen Freundin, die habe ich schon... vor einem Jahr oder was auf den Wolfgang-Petri-Trip gebracht und die geht ihr Mann jetzt auch so auf den Geist mit Wolfgang Petri. Vielleicht gelingt das ja auch bei Anja. Ja. So, jetzt sind wir aber alle gespannt. Was willst du singen? Also ich hatte mir so ausgedacht, dieses Du bist ein Wunder. Du bist ein Wunder. Kennen wir natürlich alle. Das ist schön. Und du wirst nicht zu lange singen. Nein, sonst werden wir nämlich alle ungeduldig und das willst du ja auch nicht. Ich aber so eine kleine Kostprobe für uns alle und natürlich in erster Linie für Anja. Ja, auf jeden Fall. Also, meine Damen und Herren, schon mal singen? Ich präsentiere Bernd und er singt jetzt ein Stückchen aus dem sehr bekannten Lied von Wolfgang Petri, Ein kleines Wunder. Bitte sehr. Dass du mich fix und fertig machst, habe ich dir schon oft gesagt. Warum habe ich erst so spät gemerkt, dass du alles für mich warst? Anja, du bist gemeint. Eine kleine Chance gibt's noch, die mich weiter hoffen lässt. Ja? Jetzt stehe ich im Stottern. Ah, aber es reicht. Ich würde sagen, es reicht. Wir sagen alle, dass du schon sehr gut singen kannst. Wenn das noch gut instrumentiert jetzt gewesen wäre, so mit Hintergrund und so also Halbplayback, hätte man es fast gar nicht unterscheiden können, ne? Wolfgang, Petri und Bayern. Jetzt weiß ich, wie der Rest war. Ja, aber ich glaube, es reicht jetzt. Ich glaube, Anja sitzt weinend im Wohnzimmer und denkt, was habe ich denn doch für einen lieben Bernd und kommt gerne mit zu dem Wolfgang-Petri-Konzert. Ja, da gehe ich davon aus. Lieber Bernd, ich wünsche euch beiden viel, viel Glück, auf dass es in Zukunft nur noch Höhen gibt. Ja. Und dass du finanziell da aus den Socken kommst mit deinem Häuschen, Mensch. Ja, das ist für mich das größte Problem. Ja, ja. Können wir jetzt nicht vertiefen, aber ich hoffe, dass du irgendwie einen Dreh kriegst. Aber wichtig ist, dass ihr beide zusammenhaltet und dass die Familie. Also das tun wir alle mal. Gut funktioniert. Hat mir damals schon geholfen, als ich in der, ich sag mal so, in der Kiste musste. Mhm. Ne, da stand sie auch zu mir, wie, ich sag mal so, wie ein eigentlich ein Engel nur zu einem stehen kann. Ne? Also eine tolle Frau. Also hundertprozentig, ja. Liebe Anja, mach's gut und liebe Bernd, mach's auch gut. Alles tschüss. Klar. Tschüss, Domian. Tschüss. So, nun sind wir erheitert nach einem kleinen Lied von Wolfgang Petri. Jetzt geht's weiter mit Heike, ob die auch singen will? Ich glaub's nicht. Heike 40, hallo. Hallo Domian, nein, ich möchte nicht singen. Du möchtest nicht singen? Nein. Über was unterhalten wir uns? Ich möchte anknüpfen an dein Thema, was du neulich hattest mit Rasieren. Ach, und wenn ich... Ja, da hast du doch gesagt, du möchtest gerne nochmal andere Stimmen dazu hören. Ich möchte mit vielen von euch darüber noch reden, ja. Zum Thema ja. Schamhaarfrisur, ne? Für die, die vorgestern nicht dabei waren. Ja. Also, ich habe da eins vermisst. Es ging ja da hauptsächlich eigentlich um Hygiene. Mhm. Und da ist auch eine Frau gewesen, die hat gesagt, dass sich beide rasieren. Ja. Und da hattest du gefragt, wie. Und das fand ich so komisch. Der Mann, der epiliert sich und sie rasiert sich oder was. Nee, sie nahm so Schaum, glaube ich. Ja, ja, genau. Mhm. Aber eins vergessen die Leute dabei, und zwar die Erotik. War ja auch meine Frage. Ja, ich hatte also, ja gefragt, ob die das gegenseitig vielleicht auch machen. Ja. Ne? Und man verneinte es dann eher. Nein, also man kann dieses Rasieren so toll als Vorspiel einsetzen, das kann sich überhaupt keiner vorstellen. Ich schließe daraus, dass du deinen Lebenspartner oder Mann, bist du verheiratet? Nein, deinen Lebenspartner, gerne und oft rasierst und umgekehrt auch. Ja, ganz genau. Ist das aber so? Ja, sicher. Und so wie du gefragt hast, von wegen glatt rasieren, natürlich, Kinderpo glatt. Wenn schon, denn schon, ne? Ja, aber das geht halt nicht. Es soll ja der Spaß an der Erotik da sein. Ja. Und dann geht das nicht, dass man sich jetzt jede Woche einmal rasiert oder so. Also es wachsen dann schon Stoppeln nach und dann fühlt der eine oder ich fühle und oh, man könnte ja mal wieder rasieren. Mhm. Also diese Erotik, die ist da ganz vergessen worden. Das ist so was von toll. Also ihr rasiert euch gegenseitig? Nein, um Gottes Willen, das wäre ja viel zu viel Erotik an einem Abend. Immer nur einer den anderen. Immer nur einer den anderen, ja. Ja, sicher. Das dauert so lange, wenn man das macht als Vorspiel. Wie lange dauert es denn bei euch? Schön. Also wenn du deinen Mann rasierst, wie lange dauert das? Och, das kann schon eine halbe Stunde dauern. Naja, das geht ja noch. Und wie machst du es? Oh, ganz toll. Also davon gehe ich aus, das ist ganz toll. Erstmal natürlich muss eine Atmosphäre im Schlafzimmer da sein. Kerzchen wird angezündet. Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber es muss ja Licht da sein dafür, da reicht eine Kerze nicht. Stimmt, du musst ja sehen, damit du nicht um Gottes Willen daneben schneidest, ne? Rasierst du denn nass oder mit einem Elektrorasier? Nass natürlich, nass? Das ist doch die ganze Erotik, wenn man so voll einschäumt und dann erst, also dieses Bäuchlein da rasiert, ja, und dann kommt man an die anderen Sachen. Mhm. Sind denn die, darf ich das dann auch gleich so indiskret fragen, sind die anderen Sachen, während du rasierst, auch erregt? Oder noch nicht so? Nein, am Anfang nicht. Aber das ist ja meine Erotik, dass ich dann, wenn ich die Bauchdicke rasiert habe und es kommt halt zu diesem süßen Stückchen, dann sage ich immer so, Schatz, und jetzt musst du aber mal anfassen und dir ein paar schöne Gedanken machen, weil sonst kann ich den nicht rasieren. Ach so. Und das ist sowas von heiß. Also ehrlich, wenn er den dann in der Hand nimmt und er wird größer und... Ja. Man kann ja den Hodensack auch so schlecht rasieren und wenn das dann alles so richtig schön prall und heiß ist und man sieht das, also... Ich bin völlig von Schatten. Das passiert unter deutschen Dächern. So sind die deutschen Hausfrauen drauf. Du bist eine Hausfrau, glaube ich, oder? Ich bin Hausfrau, siehst du? Und sowas merkst du dann. Ist ja wirklich abgefahren. Nee, also das ist sowas von toll. Nur es gehört natürlich auch unheimlich viel Liebe und Vertrauen. Ja, klar. Dazu, ne? Nur aber die Erotik ist dahin, wenn du mal daneben schneidest, ne? Das kann nicht passieren. Kann nicht passieren? Nein, das kann nicht passieren. Nein, denke ich nicht. Jetzt hast du das so schön beschrieben, wie du es bei ihm machst. Wie macht er es denn bei dir? Genauso geil. Genauso. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 13 Jahre. 13 Jahre. Und du erzählst das mit so einer Begeisterung. Das finde ich aber toll. Nee, das ist auch sowas von super. Das hat mir so gefehlt in deiner Sendung. Ja. Dass da mal jemand auf Erotik kam. Ja. Ja, das ist so toll, weil wenn ich mich dann da hinsetze und ihn rasiere, ja, dann besteht er drauf, dass ich dann halt nur ein Hemdchen anhabe. Da muss ich auch schön mit... Ich setze mich dann so auf eins seiner Beine drauf und er merkt dann ja auch, was ich spüre. Und das ist also eine knisternde Erotik, die da herrscht. Der hält das fast manchmal gar nicht an. Das heißt also, es gibt danach auch so schönen Geschlechtsverkehr zwischen euch beiden. Aber wie? Aber sowas wie? Von bombig, aber ja, wie? Doch. 13 Jahre verheiratet. Ja. Ja, nicht verheiratet, aber zusammen. Zusammen, genau, ja. Nee, das ist ja völlig egal. Und wie lange treibt ihr dieses Spielchen schon? Wie viele Jahre? Ach, seit 11, 12 Jahren. Und das hat nicht so sehr lange gedauert. Und wer ist drauf gekommen? Ich weiß nicht, eigentlich beide zusammen. Beide zusammen, Ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war, dass wir mal irgendwie was geguckt haben oder so, das weiß ich nicht mehr. Aber seitdem ist das also Erotik pur, ne? Echt. Und nun kam ja mehrfach das Argument vorgestern, dass einige Männer das doch zu feminin oder zu schwul finden. Kannst du gar nichts mit anfangen mit dem Argument? Nein, um Gottes Willen, was Schöneres gibt es überhaupt nicht, echt nicht. Also was Schöneres gibt es nicht, wenn er dann fertig ist und wenn ich dann mit Rasieren fertig bin und diesen Sex hinterher, also das ist phänomenal. Also gehört absolut zu eurem Sexualleben dazu, dieses Spielchen, ja. Und kannst du nur allen Leuten empfehlen, es ist wunderbar erotisch und sehr, ja, sehr geil machend. Ja, das muss also jeder mal ausprobieren, ehrlich. Muss echt jeder mal ausprobieren. Schön, Heike, auf dass es noch viele Jahrzehnte so geht mit euch beiden. Ne? Ja, vielleicht haben es ja einige Mal gehört. Ja, wir machen jetzt richtig Werbung hier für die Schamhaarfrisur, ne? Oder Rasur, nicht Frisur. Obwohl, es gibt ja in einigen Großstädten in Deutschland, in Köln gab es das auch mal, ich weiß nicht, ob der immer noch existiert, ein Friseur, der Schamhaarfrisuren angeboten hat. Abgefahren. Oh Gott, nee, da würde ich nicht hingehen. Da liegst du dann wie beim Frauenarzt auf dem Stuhl und der schnibbelt da rum und rasiert und färbt und legt eine kleine Dauerwelle ein oder weiß ich was. Verrückt, ach, ne? Oh Gottes Willen, nein, nee. Also jemand anders als mein Mann darf da nicht ran. Nee, das weil, hat dann auch gesagt, es ist ja auch eine ganze Menge Vertrauen. Ja, klar, also ja. Es wäre einem schon komisch, ne? Beim Friseur, der eine lässt sich gerade die Haare oben schneiden, daneben sitzt einer, der lässt sich die unten schneiden. Wäre schon ein bisschen seltsam, ne? Wäre mir auch peinlich, muss ich sagen. Das denke ich auch, dass das oberpeinlich wäre, ja. So, Heike, ich wünsche euch noch viele vergnügte Rasierstunden. Ja, Domian, ich und hoffe, das war das, was du hören wolltest. Das war genau das, was ich hören wollte. Und liebe Grüße an den Lebenspartner. Werde ich ausrichten. Tschüss, danke. Heike. Tschüss. Tschüss. Ja, so seid ihr. Mann, Susanne, 42, hallo. Ja, die Susanne ist hier. Die Susanne ist schön, da. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Also zu dem Thema Erotik habe ich eigentlich gar nichts mehr dazu zu fügen. Also du praktizierst das auch? Ja, allerdings schon ein paar Jahre länger. Also ich bin seit 24 Jahren verheiratet. Ja. Und ich bin allerdings zu dieser Schamhaarfrisur durch eine ganz andere Geschichte rangekommen. Erzähl sie uns. Ja, ich hatte... eine Woche vor meiner Hochzeit meine Tochter entbunden. Mhm. Ja, und da wurde nun, ich komme aus der DDR, aus der ehemaligen, da wurde nun automatisch geschworen. Immer? Ja, generell. Aha. Ja. Und das fand ich erstmal sowas von widerlich, da unten von einer Frau befummelt zu werden, sobald die mir wirklich in die Schamlippe gefasst hat. Also die Krankenschwester hat das gemacht, oder? Ja, ja. Ja. Das ist eine Lernschwester. Eine Lernschwester. Ja. Hat es denn Vincent richtig gemacht? Ja, ich sag doch, die hat mir an die Schamlippe geschlatzt. Geschlatzt? Was heißt geschlatzt? Na, reingeschnitten. Reingeschnitten? Ach so, ja, ja. Ach so. Mit der Rasierklinge. Oh. Ja. Und das, und das vor der Geburt? Ja, und das vor der Geburt. Na toll. Ja. Ja, und dann aus der Klinik nach Hause und die Haare, die wachsen ja nun irgendwann auch wieder. Und das fing dann an zu jucken und zu krabbeln und zu reiben. Ich bin nach einer Woche lang nur noch breitbeinig rumgelaufen, weil ich mir alles wundgescheuert habe um die Schamlippen. Ja. Dann auch noch genäht gewesen dazu. Ja. Das ist dann alles wunderschön. Und dann dachte ich mir, nu Gott, nee, das musst du dir nicht antun. Also habe ich wieder zum Rasierapparat gegriffen. Mein Mann war die Anfangszeit nicht so damit einverstanden, hat sich aber an den Anblick gewöhnt. Ja. Und nach 5 Jahren hat der eine Leistenbruchoperation gehabt. Ja. Und da habe ich gesagt, du, ey, da unten ein Pfleger rumfummelt. Oder eine Pflegerin. Oder ein, ja, nee, also das hatten ja dann meist die Pfleger gemacht. Ja, ja. Habe ich gesagt, du, das mache ich lieber zu Hause selbst. Ja. Und seitdem generell nur noch glatt rasiert. Nur noch ohne Haare bei nur euch? Nur noch ohne Haare bei allen. Und er ist jetzt auch begeistert? Oder er ist genau so. Seitdem begeistert? Ja. Ja. Würdest du auch sagen, dass das eine starke Erotik hat, ganz nackt unten zu sein? Ja, hat's. Hat's, ne? Hat's. Mehr als mit den Haaren? Ja. Macht ihr... Gerade beim Oralsex beispielsweise. Ja. Also ich mag die Fusseln im Mund. Ja, und das führt doch immer darauf hinaus, ne, dass man Fussel im Mund hat. Ne? Ja. Bloß, es war ja nun auch ganz witzig, ne? Wir sind nun damals ganz gerne in die gemischte Sauna gegangen. Mhm. Und auch damals ging man ja schon ohne. Ne? Ja, wie reagieren die Leute darauf? Ja, da kamen dann eben auch so dumme Sprüche. Wo habt ihr euch schon wieder Filzläuse eingefangen? Mhm. Dann starb meine Frauenärztin, dann kam meine zweite Tochter auf die Welt, bin ich natürlich auch zur Untersuchung untenrum ohne. Mhm. Zum Frauenarzt, bei dem war ich allerdings nur einmal. Mhm. Der wollte mir unbedingt einreden, warum ich so mit meiner Gesundheit spiele. Die Haare wären dazu da, um die Geschlechtsorgane zu schützen. Das hat ein Arzt zu dir gesagt? Ja, das hat ein Frauenarzt. Der war 150 Jahre alt schon, oder so? Nee, der war nicht 150 Jahre alt, um Gottes Willen, der war knapp 30. Das ist ja eine Klemmschwester gewesen, würde ich ja, sagen. Irgendwie sowas, ja. Zu dem bist du nur einmal gegangen. Zu dem bin ich mit Sicherheit nur einmal. Wäre ich auch nur einmal gegangen. Ja. Macht ihr beide euch das denn auch gegenseitig? Ja, aber sicher. Auch sicher. Mhm. Ja, aber sicher doch. Da kommt eine Gummimatte auf das Bett, damit es nicht so durchsaut. Ja. Dann ein großes, dickes, flauschiges Saunalaken drüber. Ja. Und da wird wunderbar gegenseitig rasiert. Allerdings, wir machen es uns dann gegenseitig am gleichen Tag. Am gleichen Tag, ah ja. Und auch mit Rasierschaum. Mit Rasierschaum. Mit Rasierschaum. Und endet das bei euch dann auch? Das endet auch. Also es ist auch so richtig schön erotisch und geil, Heike das gerade auch beschrieben hat. Ja, genau. Also das gehört schon irgendwie dazu. Kennst du Freunde in deinem Bekanntenkreis, auch in deinem Alter, die das auch machen? Wir haben recht wenig Freunde. Mhm. Also, mit meinen Kollegen, da haben wir einige davon. Aber man spricht da ja auch nicht so offen. Ah ja, doch, mit meinen Kollegen, also in dem Job, wo ich seit ein paar Jahren arbeite, dann kommt das wohl doch. Was machst du denn beruflich? Ich fahre Taxi. Du fährst Taxi? Ja. Und Taxifahrer unterhalten sich dann, ob sie Schamhaar... Das kommt mitunter vor. Dann, ich fahre ja nur auch ausgesprochen viel Taxi. Ich muss dann auch immer, hallo ihr lieben Taxi-Kollegen, die jetzt alle in Köln zuhören, nicht nur in Köln, aber hier, die mich kennen in Köln, überall in Nordrhein-Westfalen, die uns im Radio hören. Ich werde demnächst auch da mal fragen, sind Sie oder seid ihr unten herum rasiert? Die werden haben immer ein Gesprächsthema. Meine Fahrgäste werde ich natürlich nicht fragen. Nein, natürlich aber nicht. Unterhalb der Kollegen kommt so ein Gesprächsthema. Taxifahrer fragen sich also danach, ob sie rasiert sind unten. Ach nee, das kommt irgendwie ganz belangläufig mal so Gespräch drauf. Gerade jetzt, wie das Ding mit dem Thomas war. Ja. Gestern bin ich nämlich gefahren. Also. Hast du das gehört gestern? Siehst du, so geht das, ne? Ja, so genau. So sorgen wir für Gesprächsthemen. Ja, ja. Also Susanne, ihr beide seid auch fest entschlossen, eure Ehe weiter so zu praktizieren. Wir haben nächstes Jahr Silberne Hochzeit. Ne? Das ist ja wirklich eine tolle Sache. Und es macht immer noch Spaß nach so vielen Jahren. Und es macht immer noch Spaß. Finde ich klasse, finde ich ganz toll. Ich gratuliere dazu und hoffe, dass es noch bis zur goldenen Hochzeit, dass ihr als ganz alte Leute euch auch noch immer da rasiert mit einer Unterlegmatte und dass die Post abgeht. Ja, nee, also wie gesagt, ich mag die durchgeweichten Matratzen dann hinterher. Ja. Liebe... Das muss ich nicht haben. Susanne, ich danke für den Anruf, danke für die freimütige Schilderung. Das hat uns allen gut gefallen und wünsche viel Erfolg und Glück. Gut, tschüss. Tschüss. Gunther, 37, hallo. Hallo Domian. Ja, jetzt also, zu dir. Ja, also erstmal habe ich ja gerade gelernt, dass Schamhaarrasur Vertrauenssache ist. Das hat mir also sehr gut gefallen, dieses Thema. Ja. Und mein Thema ist leider ein bisschen trauriger, weil ich möchte gerne mit dir über meine Zukunft bzw. über meine Zeit im Knast sprechen. Mhm. Deine Zukunft, deine Zeit im Knast? Das heißt, nein, die Vergangenheit ist die Zeit im Knast und die Zukunft ist das, was kommt. Mhm. Wie lange warst du im Knast? Insgesamt 3300 Tage. Ich will ja umgerechnet 9 Jahre. 9 Jahre. Aber nicht an einem Stück, ne? Immer. Ach so. Da mal 5, da mal 3. Wie lange bist du jetzt wieder draußen seit dem letzten Mal? Seit dem 13. Januar. Ach, so frisch erst. Ja. Mhm. Weswegen warst du immer wieder im Knast? Neunmal deswegen und neunmal bin ich vorbestraft wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Mhm. Dann diverse Einbrüche, Raubüberfall. Ja. Ja, und das hat sich dann immer so zusammengeleppert. Ne? Und das, die längste Zeit an einem Stück war 4 Jahre. Mhm. Sind Menschen zu Schaden gekommen bei Nee, das also auf keinen Fall. Mhm. Ich habe zwar Menschen bedroht, aber ich habe keinem geschadet. Mhm. In dem Sinne. Also wobei ich sagen muss, eine Bedrohung ist ja schon eigentlich jemandem Schaden. Ne? Ja. Wieso ist es immer wieder und immer wieder zu diesen Straftaten gekommen? Ja, ich komme aus einem Elternhaus, wo eigentlich Geld vorhanden ist. Mein Vater, der hat ein Dachdeckergeschäft in Essen-Kettwig. Mhm. Ich habe aber da in frühen Jugendjahren nicht das bekommen, was ich auf Deutsch gesagt haben wollte. Und da habe ich mir das genommen, auch vom Vater. Du beziehst das auf Gefühle, oder was? Nee, auf materielle. Auf materielle Dinge. Du hast es dir zu Hause genommen. Genau. Ja. Also meine Eltern beklaut und bin dann mit der Kohle losgezogen. Mhm. Gut, ja, aber wenn man immer wieder in den Knast kommt und immer wieder für längere Zeit, wie du es gerade geschildert hast, war da nicht irgendwann der Punkt, wo du zu dir selbst auch gesagt hast, langt's mir, ich versuche jetzt einen anderen Weg einzuschlagen? Der ist jetzt mit Sicherheit gekommen, weil jetzt ich habe absolut keinen Bock mehr. Mhm. Jetzt ist natürlich schwer für mich, eine Arbeit zu finden. Hast du was gelernt? Ja, Dachdecker habe ich gelernt. Du hast Dachdecker gelernt. Mhm. Wie ist das Verhältnis jetzt zu deinen Eltern? Mein Vater, der schießt mich mit der Schrotflinte vom Hof, wenn ich da hinkomme. Ah ja, also gleich null der Kontakt. Null, ja. Mhm. Und jetzt ist das Problem mit dem Führerschein. Ich wollte jetzt Führerschein machen. Wie gesagt, das mit dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Und heute muss ich natürlich immer noch dafür bezahlen. Wenn es jetzt heißt Führerschein machen, dann heißt es erstmal Idiotentest. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich glaube, wir nennen es alle Idiotentest. Ja, MPU, medizinische Untersuchung da. Ne? Ja, ja. So, da kostet mich der Test schon mal 900 Mark. Mhm. So. Wozu brauchst du den Führerschein denn? Ja, ich habe damit bessere Perspektiven, einen Job zu finden. Was ist denn dein Wunsch, wenn du wählen könntest? Oder was peilst du an? Irgendwas als Fahrer. Als Fahrer. 6 Tage in der Woche am besten außer Haus und einen Tag zu Hause. Mhm. Das ist das Beste. Mhm. Und in deinen erlernten Beruf willst du nicht reingehen? Nee, null Bock. Ja. Ich sag mal so, wenn man dann gefragt wird, wo waren sie die letzten Zeit und die Vergangenheit kommt wieder hoch, dann sagen die meisten sowieso auf Wiedersehen. Mhm. Also gibt es natürlich nur eine Möglichkeit, wieder von vornherein lügen und da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Ja, Also bist du entschlossen, auf jeden Fall immer mit offenen Karten zu spielen und in der Hoffnung, dass du auf einen Arbeitgeber triffst, der sagt, okay, ist mir egal, ich gebe dir eine Chance. Genau. Ja. Solche Arbeitgeber gibt es, ne? Ja. Leider zu wenig, aber es gibt sie. Wie gesagt, das Problem ist jetzt mit dem Führerschein. Mhm. Da muss ich diesen Test machen. Da fallen Ärzte, Professoren fallen da durch. Mhm. Der kostet erstmal 900 Mark. Mhm. Und der zweite Test kostet dann nochmal 900 Mark. Dann habe ich schon fast 2000 Mark weg, ohne einmal in der Fahrschule gewesen. Hast du dich denn dazu schon angemeldet? Nee, noch nicht. Noch nicht. Mhm. Wie lebst du denn im Moment? Oder von was auch lebst du im Moment? Im Moment von meinem Bruder. Von deinem Bruder. Und hast du eine eigene Wohnung oder wohnst du? Ich wohne bei meinem Bruder. Du wohnst bei meinem Bruder. Hm? Ja. Ist natürlich auch keine Dauerlösung, ne? Absolut nicht. Mhm. Absolut. Also dein Wunsch wäre eigene Wohnung? Eigene Wohnung, Job. Eigener Job. Und erstmal dich so ein bisschen etablieren. Und, genau. Und du bist fest entschlossen, die Finger von allen linken, krummen Sachen zu lassen? Das ist eine schwere Frage. Ich sag mal. Bist du bescheuert? Ich will jetzt ein klares Ja hören. In dem Sinne schon. Nur ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo an ein Haus vorbeigehe und ich weiß, hinter dieser Scheibe liegen 100.000 Mark, weil ich will ja aber auch keinen Bock, dir die Hucke voll zu lügen, dann weiß ich nicht, ob ich oder ob ich nicht. Ne? Es ist auf jeden Fall so, dass ich mit dem Gedanken, ernsthaft mit dem Gedanken spiele, mich, auf Deutsch gesagt, auch zur Ruhe zu setzen. Ne? Also ich meine, wenn du so immer noch nicht ganz klar für dich entschlossen bist, Gunther. Weil es ist so, Domian, ich habe keine Perspektiven. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, also lass mich nicht lügen, bestimmt 20 Absagen gekriegt. Gut, aber du bist ja nun auch mal gerade erst ein paar Wochen draußen. Ja, das ist richtig. Ne? Also, wenn wir uns in einem Jahr unterhalten und du hast es in einem Jahr nicht geschafft, ich glaube, dann können alle Leute viel mehr Verständnis für dich haben, wenn du sagst, ich bin völlig am Boden, ich kann nicht mehr und komme auf krumme Gedanken. Jetzt will ich solche Gedanken aber nicht hören, Mensch. Bist du des Wahnsinns? Okay, ich bin sauber. Ich bin neun sauber. Jahre. 9 Jahre deines Lebens sind weg. Das ist richtig. Und du hast, ich meine, du bist 37, du hast noch eine gute Chance, irgendwie jetzt doch noch einen neuen, guten Lebensabschnitt anzufangen. Und den kannst du nur anfangen, wenn du das auf einer klaren Linie machst. Ich will dir mal ein Versprechen geben, dass ich es auf jeden Fall versuche. Ja. Ja, wie gesagt, das einzige Problem, wenn wenigstens mein Vater, also ich muss echt sagen, das ist so ein ganz lieber Kerl. Mhm. Und ich kann auch verstehen, dass er sauer ist auf das, was ich gemacht habe. Aber ich finde, er könnte mir die Hand reichen. Hast du denn jetzt, nachdem du draußen bist, mal Kontakt mit den Eltern gehabt? Ja, meine Eltern sind geschieden. Meine Mutter ist schon okay, die wäscht jetzt für mich. Und das ist also okay, aber der Kontakt zum Vater, der fehlt schon. Ne? Mhm. Und ich habe versucht, mit ihm mal zu reden, aber wenn ich auf den Hof komme, legt er die Schrotflinte und schießt mich vom Hof. Bist du hingefahren? Ich bin hingefahren, ja. Und hat dich rausgeschmissen? Ja, rausgeschmissen ist... ist noch nett gesagt. Ja, er hat mir also auf Deutsch gesagt in die Eier getreten. Oh. Ja. Das heißt, er nimmt dir nicht ab, dass du dich bessern willst. Genau. Das heißt, ich glaube, da wirst du auch erst Zugang wieder zu ihm finden, wenn er merkt, dass du es wirklich ernst meinst und wenn er vielleicht mitbekommen hast, dass du dich sehr angestrengt hast und wirklich ein redliches Leben beginnst. Ach, ich glaube, ich habe es jetzt versucht, Domian. Ich habe da jetzt auch keinen Bock drüber. Wenn ich jetzt wüsste, dass der zuhört, dann würde ich noch ein kleines Daddy-Scheißerchen über den Sender jagen. Also ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Ein Daddy-Scheißerchen? Daddy-Scheißerchen, ja. Ne, weil, hört er denn ab und zu diese Sendung? Der ist, glaube ich, Fan davon. Der guckt schon mal. Ehrlich? Ja, aber wenn er jetzt guckt, dann wird er sich wahrscheinlich wundern. Dann was heißt denn eigentlich Daddy-Scheißerchen? Was heißt das konkret? So habe ich ihn immer genannt, wenn ich sauer auf dem war. Dann habe ich immer gesagt, kleines Scheißerchen. Klingt aber noch ein bisschen liebevoll. Ja, aber der ist geht mir zwei Köpfe, der ist also zweieinhalb Köpfe kleiner als ich. Ach so. Ne, und ich habe auch schon in jungen Jahren mal mit dem Gedanken gespielt, ihn mal zu zeigen, wie stark ich eigentlich bin. Aber dann habe ich immer dran gedacht, dass es eigentlich mein Vater ist. Ist auch gut so. Und dann habe ich mich mehr von ihm faul lassen. Aber es könnte ja sein, dass Daddy Scheißerchen... Papa, ich hab dich lieb. Ja, Daddy Scheißerchen, du fühlst dich wahrscheinlich angesprochen. Gib dem Gunther doch eine Chance. Aber ich würde aber auch dir recht geben, lieber Daddy, dass du sagst, der Gunther muss es erstmal beweisen. Ich weiß ja nicht, wie oft du schon enttäuscht worden bist von dem Gunther. Der Gunther ist erst ein paar Wochen draußen, der muss jetzt ein halbes Jahr mal sich freistrampeln und alleine versuchen, auf die Beine zu kommen, auf die Füße zu kommen. Vielleicht kriegst du dann auch wieder Unterstützung vom Papa. Papa, gib mir ein Bett, das wäre nett. Ja. Lieber Gunther, wir drücken dir all die Daumen. Domian, ich danke dir. Und du wirst durch den Idiotentest mit Sicherheit wirst du schaffen, durchzukommen. Ja. Du bist ein ganz pfiffiger Bursche. Für das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, bin ich ein Idiot genug, dass ich es schaffen müsste. Na, ich glaube es auch. Alles Domian, Gute. Ich danke dir. Toll, toll, toll. Tschüss. 1.35 Uhr, 19 Sekunden, eine kleine Pause. Und 40 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen. Ihr könnt mich anrufen. Hier ist die Telefon-Talkshow Domian. Ihr könnt hier anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Das ist meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können, um euch hier in die Sendung reinzuschalten. Ich begrüße herzlich Angelika. Und Angelika ist 40. Hallo. Ja, Angelika, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Also, ich möchte so ein bisschen mich mal informieren, ob es vielleicht Gleichgesinnte gibt auf der Welt. Also, Wie bist du denn gesinnt? Ich habe einen Ehemann, der wirklich, also so wie die Prinzen singen, der furzt und rülpst im Ehebett. Also nennen wir ihn ganz kurz ein Schwein. Ja, das ist wirklich ein Schwein. Mhm. Ja, und er lässt überall seinen Müll liegen und ich darf den aufsammeln und hinter ihm herräumen und sowas alles, ne? Und es ist dein Ehemann. Das ist mein Ehemann. Wie lange seid ihr verheiratet? 8 Jahre. Hat sich das im Laufe der Ehe verschlimmert? Oder war der von Anfang an so? Ich denke mal, das ist gleichbleibend gegeben. Mhm. Nur ich habe es irgendwann nirgendwo gemerkt. Mhm. Nur in der letzten Zeit habe ich das so verschlimmt gemerkt. Ja. Ja. Ich habe es irgendwann... Also du bist dann sensibler geworden. Ja. Wäscht er sich? Nein. Was macht er vom Beruf? Er ist Möbeltransporteur. Das heißt, da schwitzt man ordentlich? Ja. Und er kommt abends nach Hause? Ja, da ist er schon geduscht. Aber am Wochenende, da lässt er sich so gehen, na, wie er ist, wie er aufsteht, so ist er und so lebt er den Tag hinein. Was ist denn für dich das eigentlich Ekligste oder Widerlichste, was er tut oder wie er sich benimmt? Ja, wenn er sich da so auf dem Sofa dann ekelt und eigentlich das Ekelhafte ist eigentlich so wie gehabt, dass wenn er nachts so furzt dann und richtig laut und, im Ehebett. Ja, und lüftet dann seine Decke noch in Richtung mir, also da könnte ich mich übergeben. Das klingt alles nicht sehr ästhetisch, was du da erzählst und sehr schön. Sagst du ihm das denn? Fauchst du ihn schon mal an? Das habe ich ihm schon mal gesagt, aber er sagt dann, der grinst und findet das lustig. Der nimmt dich also gar nicht ernst? Nein. Wenn der aber früher auch schon so war und du das zumindest in einer gewissen Weise auch schon wahrgenommen hast, warum hast du den denn überhaupt geheiratet, wenn dich das so stört? Ja, früher habe ich das, wie gesagt, nicht so wahrgenommen. Nicht so richtig wahrgenommen. Ja. Ist das jetzt so ein Problem, dass... du jetzt, deshalb schon so richtig auf Distanz zu deinem Mann jetzt bist? Jetzt ist es ein Problem für mich. Ja. So weit, dass du schon überlegst, dich von ihm zu trennen? Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Weiß er, wie ernst die Situation ist? Ich glaube nicht. Mhm. Also du wirfst ihm vor, dass er sich vollkommen gehen lässt? Ja. Und dass er sich einen Teufel darum schert, wie du empfindest und was für ein Gefühl du bei ihm hast. Ja. Mhm. Ja. Schlaft ihr miteinander noch? Selten. Mhm. Ist das auch ein Problem? Bitte? Ist das auch ein Problem für dich? Ja, sicher. Klar. Mhm. Wenn ich dann einen Mann habe, der sich so gehen lässt und selten wäscht, ja, also was will man dann erwarten? Mhm. Da vergeht auch die Lust dann. Ja. Ja. Hauptproblem ist, glaube ich, Angelika, dass er das gar nicht richtig realisiert, was in dir im Moment vor sich geht. Ja, das stimmt. Und er lacht dich immer noch an oder aus, wenn du es sagst. Ja. Was würde er denn ernst nehmen? Weiß ich nicht. Wenn ich sage, ich lasse mich scheiden, aber dann droht er mir ja mit, er will die Kinder dann mir wegnehmen. Wie viele Kinder habt ihr? 2. Wie alt sind die? Der Kleine ist 23 Monate und der Kleine ist 7 Jahre alt. Mhm. Also so einfach nimmt man keine Kinder weg, ne? Ist ja klar. Ja. Ich würde das an der Stelle schon drastischer ausdrücken. Vielleicht in der Art und Weise, wie du es gerade selbst vorgeschlagen hast. Ja. Vielleicht ist das ein Warnschuss für ihn. Vielleicht verändert oder ändert er sich dann ein bisschen. Versuch's doch mal so. Ja? Ja. Vielleicht hat es eine Wirkung, Angelika. Ja. Und wenn das keine Wirkung hat, dann muss man weiter gucken. Hm. Also ich finde am wichtigsten, dass der wirklich kapiert, was du empfindest im Moment. Und dass das nicht einfach nur dass er das nur auf die leichte Schulter nimmt. Ja. Nimm mal eine härtere Gangart. Das fand ich schon richtig. Ich meine... Das geht ja auch nicht so weiter, ne? Dass er das immer meint, dass alles so weitergeht, ne? Hau mal ein bisschen auf den Tisch. Sprich ruhig mal das Wort Scheidung an. Wenn du innerlich schon so weit bist, dass du darüber nachdenkst, sprich es aus. Vielleicht kapiert das dann. Hm? Ja. Okay. Alles Gute. Ja. Tschüss, Angelika. Tschüss. Tschüss. Es ist jetzt ein Mensch am Telefon, der ist 32 Jahre alt und der heißt Roland. Jawohl, ich bin da. Jawohl. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte erst mal sagen, das ist eine super geile Sendung. Danke. Vorab. Und mein Problem ist folgendes, dass ich, wenn ich mit meiner Freundin schlafe, eben für sie zu früh komme. Mhm. Also ist das für sie nicht besonders befriedigend sozusagen, weil sie kurz vorm Kommen meistens ist oder so in der Richtung, oder es fängt gerade. Wie schnell kommst du denn? Ja, in Minuten ausgedrückt. Ungefähr, ja, damit ich mir einen Eindruck machen kann. Ja, 2 Minuten, 3 Minuten, ziemlich fast, also das ist, kann echt vergessen. Wie lange bist du denn mit der Freundin zusammen schon? Ein Vierteljahr, und dann kommst du immer noch so früh? Ja, ja, ja. Warum kommst du so früh? Ja, frag mich das. Ja, frag mich jetzt. Also, das ist seit einem Jahr, zieht sich jetzt das Problem schon, also das ging das erste Vierteljahr gut. Mhm. In der Vergangenheit war es so, dass ich damit kein Problem habe, keinerlei Probleme gehabt habe, niemals nicht irgendwo. Also ich habe Nummern gebracht mit einer Stunde oder so und habe auch Nummern gehabt, da wo ich nicht gekommen bin. Und das habe ich also nicht gekannt, irgendwie das Klischee oder so. Das ist ja interessant, und das hat dann angefangen erst? Das hat erst vor, irgendwann angefangen, ja. Ich weiß nicht, das ist eben das Rätsel, warum und wie ich eben das irgendwie in den Griff kriegen kann. Hat das mit deiner Freundin irgendwas zu tun? Hast du eine Idee? Ich glaube nicht. Ich liebe sie über alles. Wir verstehen uns eigentlich gut. Wie ist das denn, wenn du onanierst? Bist du dann auch so schnell da? Ja, nein. Dann nicht? Nein. Ja. Das ist lustig, ja. Das ist echt gut. Ich versuche das dem ganzen Problem auch damit entgegenzutreten, dass ich mir vorher vielleicht einen runterhole, bevor ich zu ihr Wollte ich gerade mal so klugerweise vorschlagen. Ja, ja, ja. Ich habe mich auch schon damit auseinandergesetzt. Ja, und? Thema. Aber sie hat nicht den erwünschten Erfolg. Wie, und selbst wenn du es vorher dir selbst machst, dann kommst du auch so schnell? Ich bin dann trotzdem so heiß auf sie irgendwo. Und weil die Frau irgendwo auch, sag ich mal, mir ist noch nie eine Frau begegnet mit so einer erotischen Ausstrahlung. Ich meine, letztendlich ist es ja ein super Kompliment für sie, ne? Ja, aber es bringt mir doch nichts. Also, das ist was ist denn dann, gut, nehmen wir mal an, du bist zum zweiten Mal dann gekommen. Und wenn ihr eine kleine Ruhepause einlegt? Da steht sie nicht drauf. Sie will beim ersten Mal das, sagen wir es mal so, nicht erledigt haben, aber sie will beim ersten Mal, wenn wir miteinander schlafen, auch kommen, mit mir am liebsten gleichzeitig. Das war auch am Anfang so, das war der Himmel. Und ich würde es ja auch gerne wieder so, mich wusste das ja auch und sie natürlich umso mehr. Jetzt spinnen wir es mal ein bisschen oder teilen es auf die Spitze. Wenn du es dir vorher zweimal machen würdest, Roland. Habe ich auch schon ausprobiert. Hast du auch schon? Einfach nicht. Ich war noch wahnsinnig damit. Ja, dann bin ich natürlich auch völlig ratlos. Aber es ist ja wirklich interessant, dass das hängt dann ja schon mit der Frau zusammen, weil du diese Frau eben so extrem geil findest. Ja. Diese Frau ist, die anderen Frauen in meiner Vergangenheit auch keine Mauerblümchen waren oder so. Ja, aber ja. Sie ist einfach der Kick. Sieht sie das denn auch so, dass das so mit ihr zusammenhängt, oder sieht sie es eher als Versagen deinerseits an? Nee, also ich habe das selber schon mal im Mund genommen, dass ich mich dann irgendwie schon irgendwo als Versager sehe oder so, weil sich das auch langsam auf unsere Beziehung auswirkt. Also das geht langsam deswegen auch wahrscheinlich im Bach runter. Das fände ich aber schon schade, wenn das mit dem Bach runtergeht. Ja, das ist irgendwie, wenn es im Bett nicht stimmt, dann... Ja, aber da wird es ja irgendwie... Schon, ne? Wie läuft das denn ab? Du kommst dann zu früh, sie ist noch nicht gekommen. Wie geht es dann weiter? Ja, dann wir machen es mit Gummi, ich ziehe den Gummi ab und entsorgen dann sozusagen und sie rollt sich meistens weg und ist halt stinkert. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, dass du deine Freundin zum Orgasmus bringen kannst, als denn durch den klassischen Koitus. Ja, aber wenn wir miteinander schlafen möchten, drin haben, hat sie das so. Oder so ist nicht. Dann auch noch Ansprüche. Ja, und jetzt habe ich mir schon Sozialpsychologen oder irgendwas rausgesucht, aber da habe ich irgendwie nur länger Hemmschwelle. Also da fiel es mir jetzt leichter, bei dir anzurufen, als zu einem Arzt zu gehen irgendwo. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich kann mal bei dir vielleicht einen Rat holen. Ich kann natürlich jetzt keine Sexualberatung hier machen. Weil ich gar nicht könnte, Roland. Das Einzige, was ich anbieten kann, ist, dass du mit meinem Psychologen gleich ein paar Wochen redest und dass der dir vielleicht zumindest telefonisch noch eine Anlaufstelle für eine Sexualtherapie gibt. Dass ihr irgendwo was hättet. Ja, sowas. Das finde ich, glaube ich, das wäre cool. Damit eine fachmännische, oder dass ihr zusammen euch mal vielleicht zu einer Beratungsstelle begebt und da mal drüber redet. Also du legst bitte auf und du wirst von Peter Ossianowski, meinem Psychologen, gleich angerufen. Besten Dank. Okay. Ciao, ciao. 53 Jahre alt. Und sie heißt Petra. Hi. Hallo, Domian. Ja. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Also das Thema, was ich jetzt habe, ist für mich sehr, sehr schwer. Ja. Dass ich das überhaupt erzählen kann. Mhm. Und ich habe schon des Öfteren versucht, bei dir anzurufen, aber ich habe mich nicht getraut. Um was geht's denn? Und zwar habe ich ein Problem von Kindheit auf an. Ich kann also keine Perücken anfassen. Ich kann keine Puppen mit Haare anfassen. Weder Barbie noch irgendeine andere Puppen. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Hm. Würde ich im 10. Stock stehen und mir würde ein Kind entgegenkommen und die Puppe würde mich berühren, würde ich springen. Und mein Anruf läuft eigentlich darauf hinaus, ich möchte wissen, ob es noch mehr Menschen gibt, die dieses Problem haben. Und wenn jemand bei dir anrufen sollte, möchte ich dich bitten, mal die Nummer zu geben. Von das können wir gerne machen. Wir müssen aber jetzt noch ein bisschen drüber reden, weil ich auch gerade ganz verwundert bin, was du erzählst. Das ist Wahnsinn. Da ich weiß selber nicht, warum. Also immer, wenn du in Kontakt kommst mit einer normalen Perücke, oder mit, die kann ich auch nicht anfassen, um Gottes Willen. Oder mit Haaren von Puppen. Ja. Also jetzt mal ganz profan ausgedrückt, tickst du aus? Nee, ja. Also drehst du innerlich durch? Weißt du, also dann fange ich an zu schreien auch, wenn die mich berühren. Wir nehmen jetzt mal an, nicht die Situation im Hochhaus und so etwas. Ja. Wir beide sind in einem Zimmer, ich habe eine Perücke in der Hand und würde sie dir in deine Hand drücken. Was würde dann geschehen? Ich glaube, ich könnte dich umbringen dann. Ich weiß nicht, ich würde mich vergessen. Vor Angst. Und vor was hast du dann Angst? Vor den Haaren. Mhm. Was könnten die Haare mit dir anrichten? Das weiß ich ja nicht. Mhm. Ich weiß den Grund nicht, ich weiß es nicht. Und das ist nur bezogen auf Perücken oder Haare von Puppen? Ja. Sonst kein anderer Gegenstand löst solche Angst in dir aus? Nein. Jetzt sag mir nochmal, du hast es gerade schon angedeutet. Wie lange hast du das schon? Ich weiß nicht, wie ich die Kindheit überstanden habe. Da kannst du dich nicht erinnern, dass du... Ich habe einmal, da kann ich mich erinnern, und zwar hat meine Schwester eine Puppe bekommen mit Haare. Mhm. Die habe ich an die Füße genommen. Und damals gab es diese alten Ofen noch mit den Stangen rundherum, ne? Ja, ja. Da habe ich die reingesteckt. Das weiß ich noch. Die hat die zu Weihnachten bekommen. Und du kannst dich an eigene Puppen nicht erinnern? Nein. Mhm. Ich kann auch, meine Mutter hatte eine auf dem Bett sitzen. Mhm. In das Zimmer konnte ich nicht gehen. Die war von der Kirmes, ne? Mhm, Und die hatte so komische, ach, für Deibel, so komische Haare. Du findest es schon ekelhaft, wenn du es dir vorstellst? Ja. Mhm. Es ist Ekel und Angst. Angst. Angst. Mehr Angst. Und in dem Moment, wo du die Haare wieder loslässt... Die packe ich erst gar nicht an. Nein, ich meine, wenn es dazu... Ein Herzschlag. Ja, ja. Ich meine, wenn es dazu käme... Ich zum Lachen. Nein. Das ist furchtbar. Es klingt natürlich ein bisschen seltsam, wenn das noch nie gehört hat. Ich bitte um Entschuldigung. Natürlich. Ich nehme das schon sehr ernst, was du sagst. Aber die Angst hört ja wieder auf, wenn du auf Abstand gehst davon. Ja, ich darf es auf jeden Fall nicht in der Nähe haben. Auf keinen Fall. Du bist 53 Jahre alt. Hast du Kinder? Ja. Drei Mädchen. Drei Mädchen? Ja. Wie alt sind die? Mittlerweile die älter sind schon. Die sind erwachsen, die sind verheiratet. Als die klein waren. Die haben auch Puppen gehabt, du wirst dich wundern. Ja, und die lagen doch bei euch in der Wohnung rum. Nein? Die Kinder wussten das von Anfang an. Dass die Mama keine Haare von Puppen. Ja, und meine Enkelkinder wissen das jetzt auch. Und bei meinen Kindern, denen habe ich das erklärt. Hm. Ich habe ihnen damals gesagt, wie die noch ziemlich klein waren, die Mama mag die nicht, die Mama findet die nicht schön. Ja. Und wenn ihr mich damit berührt, dann kriegt die Mama Angst. Und da war das Thema gegessen. Ja, was heißt Thema gegessen? Haben die Puppen weggeschmissen? Nein, oder? Die haben gespielt damit in ihrem Zimmer. Haben die? Na gut, aber du als Mutter gehst ja immer in das Zimmer und machst Nein, das Zimmer sauber. Dann bin ich nicht reingegangen. Die mussten die immer wegräumen? Ja. Und du bist dann nicht an den Schrank gegangen? Nein. Kann man kleine Kinder so exakt erziehen, dass sie die Puppen immer weglegen? Nee, tun die weg. Ach. Das macht ja meine Enkeltochter heute schon. Also du, wenn du in das Kinderzimmer gekommen bist... Waren die Puppen weg. Zum Saubermachen. War da nie eine Puppe? Nee. Ach. Die haben Barbie-Puppen, Beispiel nehme ich jetzt. Ja. Haben die angekleidet. Das macht man ja, ne, die Mädchen. Mhm. Haben die angekleidet. Da sind die zu mir gekommen ins Wohnzimmer. Den Kopf hatten die abgerissen. Den haben die weggetan. Da haben sie gesagt, Mama, guck mal, schön. Hm. Habe ich gesagt, wunderschön. Dann sind die ins Zimmer und haben denen den Kopf wieder aufgesteckt. Also ohne Kopf macht es dir nichts aus? Nein. Das sind ja nur die Haare. Es geht nur um die Haare, ne? Und ja. Diese bringen dich natürliche Haare auch in Angst und Schrecken? Nein. Nein. Also wenn du zum Friseur gehst, das macht dir nichts aus. Macht wenn du dir nichts aus. Andere Haare siehst, auf der Erde liegen und so. Es geht nur um diese Kunsthaare. Ja. Das ist äußerst sonderbar. Ja, ich bin auch schon fix und fertig. Ich bin letzte Nacht schwitzt. Und was weiß dein Mann das auch? Ja, natürlich. Mhm. Wissen das sonst noch Leute? Deine Enkel wissen es jetzt? Ja, meine Kinder, ne? Und ich habe zwei Enkelsöhne, die spielen ja nicht mit Puppen, aber die wissen es auch. Mhm. Die nehmen sie nicht. Mhm. Und meine Enkeltochter, die ist jetzt 5. Mhm. Und wenn ich komme, dann sagt sie, Oma, geh nicht in mein Zimmer, ich tue erst die Puppen weg. Mhm. Also die Leute nehmen das durchaus ernst und machen sich nicht lustig über dich. Wenn sie es nicht ernst nehmen würden, denke ich mal, meine Töchter, die wissen das. Mhm. Ich würde mich umbringen, das weiß ich. Ich würde springen, wo ich springen kann. Jetzt hast du dein ganzes Leben lang diese Angst mit dir rumgeschleppt. Ja, aber also, ich weiß nicht, wie ich die Kindheit gelebt habe. Peter, ich will jetzt hier keine große Küchenpsychologie betreiben. Ich vermute mal, dass du irgendein ganz schlimmes Erlebnis mal gehabt hast, welches im Zusammenhang steht mit diesem Material. Darf ich da mal unterbrechen? Ja. Meine Mutter war mit mir schwanger. Mhm. So hat sie mir erzählt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so hat sie mir erzählt. Und da hat da mal eine Frau bei ihr übernachtet und die zog dann ihr Kleid aus und der wäre eine Perücke vom Kopf gefallen. Das ist für mich das Einzige, wo ich mich dran klammer. Das ist, ich weiß es nicht. Ist das für dich eine Sache, die dein Leben sehr beeinträchtigt? Ja. Hast du denn mal darüber nachgedacht, dich mit einem Psychologen da mal... Ich habe mal mit einer Neurologin drüber gesprochen. Mhm. Da sagt die zu mir, das können sie nicht bezahlen. Naja, also... Das war die Antwort. Das ist eine ziemlich dämliche Antwort. Ja. Und ich glaube, dass die Neurologin auch nicht die richtige Ansprechpartnerin ist. Und ich denke ich habe auch jetzt nicht mehr den Mut. Ich habe Angst. Du hast aber den extremen Mut gehabt, hier anzurufen. Ja, jetzt habe ich ja auch keine Puppe vor der Nase. Ja, ja, aber das ist schon sehr mutig, ne? Hier anzurufen und vor dir. Das war schwer. Ja, und vor sehr vielen Menschen das zu erzählen, es mir zu erzählen. Und es war halb so schlimm. Ne? Wir reden ja ganz normal darüber. Nee, das war gar nicht halb so schlimm. Naja, aber jetzt... Wenn ich hier sitzen sehen würde... Na, aber es hat ja funktioniert, ne? Wir haben uns ganz normal darüber unterhalten. Ich wollte schon am Montag wollte ich schon. Da habe ich gedacht, nee. Naja. Weißt du, was ich finde? Was ich finde, du bist noch jung genug dafür, dass du das noch in den Griff kriegen solltest. Ich habe Angst davor. Der erste Schritt ist jetzt getan. Du hast dich bei mir gemeldet. Wir haben mal darüber geredet. Ja gut, oberflächlich. Ja, aber obwohl es mir schwerfällt. Aber so ist es ja auch bei einem Psychologen, Petra. Ja, aber nachher hält der mir so ein Ding vor der Nase. Nein, ich glaube, ich würde ihm eine Bretter. Nein, nein, das machen die nicht. Ich schlage dir Folgendes vor. Du redest jetzt noch ein paar Worte am Telefon mit meinem Psychologen. Und der gibt dir noch ein paar gute und kluge Tipps. Sollen wir das machen? Ich finde, du sollst was unternehmen. Und was du... Aber ob ich was unternehmen, weiß ich nicht. Okay, aber vielleicht kann der Peter, mein Psychologe, dir noch ein paar Tipps geben, wenn du was unternehmen möchtest, wie du es anstellen sollst. Okay? Ja, darf ich dich trotzdem bitten, wenn das einer gehört hat und mal dazu fragt, dass du meine Nummer... Auf jeden Fall. Das ist gebongt. Ja, vielleicht... Das noch mehr Menschen gibt, ja, die das, sowas haben. Das gebongt, das machen wir, Petra. Okay? Das wäre sehr nett. Auf jeden Fall, das verspreche ich dir. Du legst es auf und wirst nochmal von uns gleich angerufen. Danke. Tschüss, Petra. Tschüss. Tschüss. Zum Schluss ist Anna. Und Anna ist 27 Jahre alt. Ja, Domian, grüß dich. Hallo, hier ist die Anja. Ja. Also, Anja oder Anna? Bitte? Anja oder Anna? Anna. Anna. Ein großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Die sehe ich jetzt auch des Öfteren. Ja, mein Problem ist mein Freund, den ich seit 6 Wochen kenne. Mhm. Und mit Sexualität hatte ich eigentlich nie Probleme, bis er auftauchte. Er ist nämlich devot veranlagt, das heißt in der masochistischen Haltung. Ja. Ja. Wie macht sich das in eurer Sexualität bemerkbar? Ja, das ist halt der springende Punkt. Also ich sag mal, von der Sache her, ja, wie sich das in der Sexualität bemerkbar macht. 90% aller Fernsehzuschauer werden es wissen, denke ich mal, was sich da bemerkbar macht. Es laufen ja viele Sendungen drüber. Er ist halt unterwürfig, masochistisch, die Frau hat das Sagen. Ja. Passt ja alles wunderbar. Ich muss sagen, also, das macht mir doch auch Spaß. Aber du bist im Prinzip nicht dominant veranlagt, eigentlich. Ich dachte bisher nicht, ich sei dominant veranlagt, aber ich denke mal, der Mensch ist vielseitig, also ich komme nicht da gerne rein. Du kommst jetzt auch so ein bisschen auf den Geschmack. Ich bin auf den Geschmack gekommen, ja. Aber das ist doch alles wunderbar. Erst die Devot, du bist dominant und ja, die Postkutsche kann abkommen. Ja, das passt ja alles. Das passt ja in der Sexualität alles noch wunderbar, aber dann kommt der Alltag. Das heißt, ja, außerhalb des Schlafzimmers mag es auch so und da fehlt mir dann einfach nicht das Einfühlungsvermögen, sondern die Durchhaltekraft. Also ich kann nicht hundertprozentig ständig nur die führende Rolle einnehmen. Achso, außerhalb der Sexualität verlangt er das auch von dir? Möchte er das auch haben, das reizt ihn, ja. Ach so. Und sonst nimmt er mich nicht richtig ernst. Wie, wo, sag mal ein konkretes Beispiel, wo er das auch verlangt? Ja, er sagt dann halt, ja, ich... Er würde mir das halt nicht abnehmen, dass ich mich in der Rolle wohlfühlen würde und er merkt wahrscheinlich auch nicht den Unterschied zwischen Studio, da kann es ja so sein, ich weiß nicht, ich war da noch nicht drin, aber von Erzählungen, und dem Alltag. Also was heißt jetzt Alltag? Ich stelle mir vor, ihr seid in der Küche und bereitet ein Essen zu. Dann möchte er ständig mit dem Stöckchen einen auf den Arsch kriegen, dass du sagst, mach mal das. Nein, um Gottes Willen, so drastisch ist es auch nicht. Nein, es geht darum, dass die Frau ihm sagen soll, und zwar am besten im Befehlston und das 24 Stunden am Tag, was er tun und zu machen hat. Und das kannst du nur auch richtig. Nicht. Kann ich auch nicht. Und gerade, ich sag mal, sah ich zu Hause noch, aber in der Öffentlichkeit wird es schwer. Mhm. Kann ich gut verstehen, könnte ich an deiner Stelle auch nicht, weil das irgendwann auch die, das nimmt einem die Achtung auch, ne, von dem anderen. Ja, na gut, das nimmt einem die Achtung. Als sexuelles Spiel ist es ja okay, ne? Aber wenn es... Ja, richtig, es ist okay. Mhm. Und ich meine, ich sag mal, in der Öffentlichkeit könnte es auch peinlich werden. Also ich habe keine Lust, ein Würstchen neben mir zu haben, einen richtigen Mann. Mhm. Also ich finde, dass du ihm das ganz klar machen musst, dass das nicht dein Ding ist. Auch wenn die Beziehung dann darunter zu scheitern droht. Mhm. Anders geht es ja nicht. Ja, das ist ja leichter gesagt, wenn man nicht so an dem Kerl hängen würde. Ne? Liebe Anna, unsere Sendung ist jetzt zu Ende. Wenn du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen willst. Nee, lass mal, das ist nicht ein Psychologen. Okay, dann muss ich leider Schluss machen. Zieh deine Sache durch. Alles Gute. Tschüss. Okay. In der Technik, Annette Bastian. Unser Thema morgen, ich lebe mit einer Lüge. Schönen guten Abend.